Tela, das ist ein Badeort von Honduras, treffen sich seit gestern Abend die Regierungschefs der 5 mittelamerikanischen Staaten von Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador und Costa Rica. Ihr Hauptgesprächsthema ist die Entwaffnung der etwa 11.000 Contras. Die von den USA unterstützten Rebellen bekämpfen von Honduras aus die Sandinisten in Nicaragua. Sandinistenchef Daniel Ortega hofft nun endlich auf einen Waffenstillstand und er scheint seinen Plänen so nahe zu sein wie nie zuvor. Aus Tela, Jörg Hafgemeier. Daniel Ortega, Nicaraguas Präsident, ist zu diesem 5. mittelamerikanischen Präsidentengipfel in der honduranischen Karibikhafenstadt Tela mit einem Schriftstück im Gepäck gekommen, das in zweierlei Hinsicht für den Friedensprozess in der Krisenregion von Bedeutung ist. Erstens, die 17 wichtigsten nicaraguanischen Oppositionsparteien haben mit der sandinistischen Regierung das lang umstrittene Wahlabkommen unterzeichnet, in dem unter anderem die Demobilisierung der Contra gefordert wird. Und zweitens, Nicaragua hat mit diesem Abkommen unmittelbar vor dem Gipfel eine denkbar günstige Voraussetzung geschaffen, um die von den 5 Präsidenten bei ihrem Februartreffen in El Salvador beschlossene Auflösung der Antisandinisten nun auch praktisch in die Tat umzusetzen. Die Kontraführung, von der Teile am Freitag in Washington zu einem 15-minütigen Gespräch von US-Präsident George Bush empfangen wurde, hat nach dem am Freitag in Managua unterzeichneten Wahlabkommen mit alten Argumenten reagiert. Ein ernsthaft betriebener nationaler Versöhnungsdialog müsse auch sie einschließen, und man freue sich sehr, dass Präsident Bush der Meinung sei, der nicaraguanische Widerstand müsse als wichtige politische Kraft erhalten bleiben. Adolfo Calero, einer ihrer politischen Führer, meinte zu der Frage der Auflösung und Wiedereingliederung in die nicaraguanische Gesellschaft, man reißt kein Gerüst ab, ehe das Gebäude nicht fertiggestellt ist. Tatsächlich nun hat die Übereinkunft zwischen Opposition und Regierung in Managua die Position der Antisandinisten erheblich geschwächt. In einem Zusatzprotokoll nämlich fordern beide Verhandlungsseiten die Entwaffnung sowie Auflösung der Contra und deren Lager auf honduranischem Hoheitsgebiet. Die USA, heißt es dann weiter, sollten die Souveränität Nicaraguas respektieren und dafür sorgen, dass alle Aktivitäten des Geheimdienstes CIA eingestellt werden. Schließlich stimmen beide Seiten darin überein, den nationalen Aussöhnungsdialog fortzusetzen, um bessere Bedingungen für einen demokratischen Prozess zu schaffen. Daniel Ortega kommentierte bei seiner Ankunft am Konferenzort Tela das Verhandlungsergebnis mit den Worten, Nicaragua ist eine Demokratie, weil es eine Revolution gegeben hat, denn fest steht, ohne sie würde es heute keine Demokratie geben. Und eben die wurde von den Verhandlungspartnern am frühen Freitagmorgen Ortszeit in Managua nach 25-stündigen Unterredungen festgeschrieben, bis hin zu der von den Sandinisten akzeptierten Möglichkeit eines legalen Machtwechsels, eines gleichberechtigten Zugangs zu den Medien, einer zeitlich unbefristeten Amnestie für wenigstens 1603 Gefangene und einer bis zu den Wahlen begrenzten Aussetzung der Wehrpflicht für 18- bis 22-jährige Nicaraguaner. Costa Ricas Präsident Oscar Arias sah sich am Wochenende in Honduras durch diese Übereinkunft ermutigt und sprach zum ersten Mal davon, dass man nun auch über die demokratische Entwicklung in Mittelamerika und nicht nur in Nicaragua reden müsse. Die ausstehende Frage bei diesem Gipfel bleibt, wie soll in der Praxis die Contra, mit wessen Hilfe entwaffnet, aufgelöst und wieder eingegliedert werden? Friedensnobelpreisträger Oscar Arias, ich bin da optimistisch, es wird sicherlich zu einer guten Übereinkunft kommen. Sie hören den Mittagskurier auf NDR 2. Die Lage in Bonner Botschaften in Ungarn, in Prag, auch in der ständigen Vertretung in Ostberlin, hat sich am Wochenende zugespitzt. In der Botschaft in Budapest sollen mittlerweile rund 200 DDR-Bürger sein, die in die Bundesrepublik ausreisen wollen. Gleichzeitig sind zahlreiche DDR-Bürger an der österreichisch-ungarischen Grenze festgenommen worden und die ungarischen Sicherheitsbehörden haben sie dann direkt an die Budapester Botschaft der DDR überstellt. Mittlerweile hat die DDR alle Ausreisewilligen gewarnt, sich in Vertretungen der Bundesrepublik zu flüchten. Thomas Gerlach in Budapest, wie gefährlich ist es denn eigentlich für DDR-Bürger, auf dem Umweg über Ungarn zum Beispiel in die Bundesrepublik ausreisen zu wollen? Also es ist alles andere als ein Spaziergang. Das berichten die, die es geschafft haben. Und der Tenor war im Allgemeinen, es war die Hölle. Man hat teilweise 10 Stunden lang in der Nacht sich auf dem Bauch fortbewegend durch irgendwelche Äcker und Felder, meistens sind das Maisfelder, Kukuruz genannt, fortbewegt und hat halt immer Angst gehabt, dass man von den Grenztruppen der Ungarn erwischt wird. Es gibt sehr viele Zivilstreifen auch dort und die meisten, mit denen man in Wien dann hinterher sprechen konnte, sagten, hätten sie vorher gewusst, was auf sie zukommt, dann hätten sie es nicht unternommen. Also es ist kein Spaziergang, sondern nach wie vor sehr gefährlich, vor allem wenn man erwischt wird, dann kriegt man eben einen Stempel in den Pass hineingedrückt und wird gebeten, das Land innerhalb von 24 Stunden zu verlassen. Und der Stempel, der sagt dann natürlich bei der Heimkunft in die DDR, der Behörden dort, was los war, und das führt dort mit Sicherheit zu Strafen. Nun hat Bundesaußenminister Genscher ja angekündigt, er wolle versuchen, dass die ungarischen Behörden eben nicht mehr die Pässe jener DDR-Bürger abstempeln, die dann auf der Flucht gefasst wurden. Denn die Menschen, Sie haben es erwähnt, müssen zu Hause in der DDR mit Repressalien rechnen. Glauben Sie, dass Ungarn dem Wunsch Genschers nachkommen kann? Und das Problem ist einmal das, dass hier einmal hü und einmal hot gesagt wird. Sie erinnern sich vielleicht, die Hörer auch, es kam diese Meldung aus Budapest vor einigen Tagen von einer Abteilungsleiterin Judith Todt, die sagte auch, Asyl wäre möglicherweise möglich. Am Tag darauf wurde es wieder dementiert. Das Problem in Ungarn ist, wie in vielen Teilen Mitteleuropas, die Regierung ist im Urlaub und keiner weiß so genau, was er machen soll. Und Ungarn ist in einem Spagat, in einem politischen Spagat. Einerseits hat man die Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt. Man sagt aber, sie ist noch nicht in Kraft, weil es keine entsprechenden Asylgesetze gibt. Andererseits hat man Verpflichtungen und es gibt da Verträge mit der DDR. Und insofern ist es noch gar nicht abzusehen, wie es hier im Einzelnen weitergehen wird. Wobei interessant ist, dass die ungarische Verfassung genau dieselben Rechte für politische Verfolgte beispielsweise definiert, wie es in der Genfer Flüchtlingskonvention steht. Also man hätte ein Instrumentarium schon längst, um das zu machen. Aber man wendet es im Moment ja nur an für Flüchtlinge, ungarische Flüchtlinge, die aus Rumänien kommen. Und deswegen ist man ja auch der Genfer Flüchtlingskonvention beigetreten. Das Ganze ist politisch sicherlich heikel, diplomatisch heikel, aber auch politisch heikel. Was könnte denn mit den 200 DDR-Bürgern, die jetzt in Budapest in der Bonner Botschaft sitzen, passieren? Nun, man wird sie nicht dort hinauswerfen, sondern man versucht ihnen zuzuraten, sie sollen nach Hause gehen in die DDR, und dann versichert ihnen, sie würden in direkten Kontakt mit Ost-Berlin dann versuchen, sie in die Bundesrepublik zu holen. Aber hier wird mit viel Fingerspitzengefühl und viel Diplomatie und vor allem auch mit viel Heimlichtuerei versucht, für diese Leute was zu tun. Ein ganz anderes Thema, der überraschend große Wahlerfolg von Ungarns größter Oppositionsgruppe, dem Demokratischen Forum. Es hat bei Nachwahlen 2 Parlamentssitze errungen. Welche Bedeutung hat denn dieser Wahlerfolg für Ungarns Oppositionspartei? Nun, es gibt sicherlich Auftrieb, vor allem wenn man sieht, Ceket, das ist eine Universitätsstadt an der Grenze zu Jugoslawien. Dort lag die Wahlbeteiligung immerhin bei 70%, und das ist doch schon sehr, sehr viel, wenn man sich in Erinnerung ruft, dass diese Wahl ein zweites Mal durchgeführt werden musste, weil beim ersten Wahlgang eben nicht das nötige Quorum von 50% erreicht wurde. Am interessantesten vielleicht in diesem Zusammenhang, in Ungarn ist es möglich, wenn man euch eine Bürgerliste mit Unterschriften herumgibt, dass man Abgeordnete zurückrufen kann aus dem Parlament, und das ist in diesen Fällen jeweils passiert. Es gibt eine Jugendorganisation, die sehr rührig ist, und die hatte diese Unterschriftenlisten gestartet, 2000 Unterschriften, wie gesagt. Und erst aufgrund dieser Listen war es möglich, nun neue Wahlen anzusetzen. Und die sind nun also voll für das Demokratische Forum gelaufen. Thomas Gerlach aus Budapest. Che bello questo amore, taking ladies on. Das richtige Lied für das schöne Sommerwetter, das wir in ganz Norddeutschland ab heute wieder haben. Eros Ramazzotti war das. Die sogenannten Chaostage von mehreren hundert Punkern in Hannover, die hielten schlicht, was sie versprachen. Sie verliefen nämlich chaotisch. Gestern musste die Polizei den Bahnhofsvorplatz der niedersächsischen Hauptstadt von etwa 70 Punkern räumen. Sie hatten nicht nur zu tief in die Flasche geschaut, sondern Passanten angepöbelt und dann auch noch randaliert. Am Telefon Polizeisprecher Henry Oltmanns. Was genau haben die Punker denn ausgefressen? Ja, zunächst erstmal möchte ich Sie korrigieren. Wir haben gestern den Bahnhofsvorplatz nicht von 70 Punkern befreit, sondern von ca. 120 Punkern, die alle in Gewahrsam genommen wurden. Was die jetzt alle im Einzelnen gemacht haben, es ist also so, dass die Punker dort am Bahnhofsvorplatz, ein beliebter Treffpunkt, in erheblichem Maße Alkohol konsumiert hatten, vorbeigehende Passanten, wir hatten den verkaufsoffenen Samstag, angepöbelt hatten und vereinzelt flogen sogar Flaschen und Dosen gegen unbeteiligte Personen. Also die 70 habe ich aus den Meldungen. In den Meldungen heißt es auch, dass die Punker auf den Straßen Feuer angezündet hätten. Können Sie das bestätigen? Das war bereits in der Nacht zum 5.8. an dem Samstagmorgen dann eben, wo die bereits eine kleine Gruppe aus dem gesamten Bundesgebiet nach Hannover gekommen ist und dann in einem bestimmten Stadtteil von Hannover unter anderem kleinere Feuer auf der Straße angezündet haben. Die sogenannten Chaostage der Punker, die finden ja in schöner Regelmäßigkeit im schönen Hannover statt. Kann man denn da nichts machen, dass man dann von vornherein, jetzt wird es bei Ihnen im Hintergrund ein bisschen lauter, Sie haben auch noch alle Hände voll zu tun. Also die Frage, kann man denn da von vornherein nicht irgendwas machen, dass die Punker denn nicht über die Stränge schlagen, so wie gestern geschehen? Ja, es ist natürlich ein bisschen schwierig. Sie kommen in einer erheblichen großen Anzahl. Bereits zu diesen Chaostagen ist anlässlich eines Open-Air-Konzertes im Mai 1989 in Petershagen bei Minden geworben worden, sodass wir auf jeden Fall auf dieses Treffen vorbereitet gewesen sind und auch vorbereiten konnten. Also Sie meinen, Sie haben das Schlimmste noch verhindert? Das mit Sicherheit, ja. Wie hoch ist denn der Sachschaden? Der ist im Moment noch nicht absehbar, der Einsatz läuft ja auch noch. Henry Oltmanns von der Polizei in Hannover. Die giftigen Abwässer langsam auf dem holländischen Frachter Oostzee werden seit gestern im Hafen von Brunsbüttel aus dem Bauch des Schiffes gepumpt. Noch immer ist unklar, ob und wie viel dieser vergifteten Abwässer bereits am Anfang dieser ganzen Affäre vor 2 Wochen in die Elbe gepumpt worden sind. Doch jetzt sind neue Probleme im Zusammenhang mit den Bergungsarbeiten bekannt geworden. Bei Greenpeace hat sich nämlich ein Lotse gemeldet, der auf einem benachbarten Schiff in Brunsbüttel, der Lady Skye, gearbeitet hat. Er klagte über Vergiftungserscheinungen. Am Telefon Ariane Gottberg, Greenpeace-Sprecherin in Hamburg. Frau Gottberg, der Lotse musste wohl in die Intensivstation des Brunsbütteler Krankenhauses. Welche Hinweise haben Sie denn, dass er durch das Gift der Ostsee erkrankt ist? Wir wissen, dass die Ostsee immerhin vom 31. Juli bis zum 5.8. im unmittelbaren Gefahrenbereich der Ostsee gelegen hat. Das ist genau der Zeitraum, wo der Sand dort unverpackt im Hafen gelegen hat und der Wind den Sand überall verstreut hat. Das hat ja Tage gedauert, bis überhaupt da eine Plane darüber gedeckt wurde. Das heißt, es ist sehr gut möglich, dass auch auf einem Schiff in der Nähe dieser Sand fliegt und die Besatzung in Mitleidenschaft zieht. Das ist auch das Problem. Wir wissen überhaupt nicht, wie es der übrigen Besatzung dieses Schiffes geht. Der Kapitän hatte ähnliche Symptome gehabt, wie der Lotse das erzählte. Der mit den anderen Besatzungsmitgliedern konnte er sich überhaupt nicht unterhalten. Es handelt sich hier um eine koreanische Besatzung, die zum Teil überhaupt kein Englisch spricht. Und so war es auch für diesen Lotsen sehr schwer festzustellen, ob die eventuell auch sich krank fühlten. Wissen Sie denn, ob der Lotse immer noch auf der Intensivstation in Brunsbüttel ist und welche Symptome, welche Krankheitserscheinungen er hatte? Ich weiß nur, dass es ihm inzwischen etwas besser gehen soll. Ich weiß nicht, ob er immer noch auf der Intensivstation liegt. Gestern jedenfalls lag er dort. Möglicherweise ist er heute auf eine andere Station überwiesen. Aber inwieweit er jetzt ganz wiederhergestellt ist, das vermag ich nicht zu sagen. Seit 11 Uhr tagt der Krisenstab wieder mal in Brunsbüttel. Greenpeace beobachtet das Ganze. Ja, sehen Sie eigentlich noch eine akute Gefahr durch das Giftschiff, durch die Ostsee? Wir sehen eine große Gefahr, vor allem dann, wenn dieses Schiff wie geplant nach Holland gebracht werden soll. Es ist ja immer davon die Rede, dass die sagen, das Schiff muss entgiftet sein. Und die reden aber leider immer nur vom Zwischendeck. Vom Unterdeck ist bisher nur bekannt, dass dort einfach mal reingeguckt wurde. Aber wir meinen, man muss wirklich, wenn man dieses Schiff auf die Reise schickt, ganz klar Schiff machen und muss die Fässer einzeln sichten, muss sie einzeln da rausholen, damit überhaupt gar keine Gefahr davon mehr ausgeht. Es sind jüngste Messungen angestellt worden, die besagen, im Unterdeck wurden 30 ppm gemessen. Das ist dort in einem Bereich gewesen, wo Drahtrollen liegen, also nicht mal dort, wo die Fässer liegen. Uns kann das nicht ausreichen. Wir meinen, dieses Unterdeck muss ganz klar geräumt werden. Ganz kurz noch, Sie haben Aktionen angekündigt. Wird Greenpeace die Ostsee denn im Zweifelsfall an einem Auslaufen hindern? Wir haben uns vorbehalten, weitere Schritte, das reicht von rechtlichen Möglichkeiten natürlich auch über eine Demonstration. Weiter mag ich mich da jetzt zurzeit nicht festlegen. Wir sind ganz klar dagegen, dass das Schiff ausläuft. Ariane Gutberg, Greenpeace-Sprecherin. NDR 2 mit dem Mittagskurier. Die DAG, die Deutsche Angestellten-Gewerkschaft, hat heute Morgen ihre 760 Mitglieder bei der Charterfluggesellschaft LTU in Düsseldorf zum Streik aufgerufen. Hintergrund ist die Sicherung von Arbeitsplätzen sowie Gehaltserhöhungen. Die LTU-Geschäftsführung hat mittlerweile erklärt, dass der Rückflug von rund 10.000 Urlaubern gefährdet sei, die heute zum Ferienende nach Hause wollen. Klaus Deuse, wie viele Urlauber sitzen denn zurzeit wo genau fest? Ja, Herr Dinkelsdörfer, das sind hauptsächlich auf den Kanarischen Inseln, auf den Balearen und zum Teil auf dem spanischen Festland deutsche Urlauber, die heute ab 14 Uhr anfangend von der LTU abgeholt werden sollten. Und man ging ja bis gestern Abend davon aus, dass der Streik bei der von der DRG aufgerufenen LTU-Belegschaft frühestens morgen anfangen sollte, denn in Nordrhein-Westfalen enden heute die Ferien. Man wollte nicht, dass der Streik auf dem Rücken, wie es immer so schön heißt, der Urlauber ausgetragen wird. Da aber, wie die DRG zumindest aus ihrer Warte heraus sagt, streikwillige Mitarbeiter von der LTU-Geschäftsleitung mit fristlosen Kündigungen unter Druck gesetzt worden sind, hat man sich entschlossen, bereits heute Morgen um 1.30 Uhr das technische Personal bis um 4 Uhr hin dann zum fliegenden Personal zum Streik aufzurufen. Und es sind dem Streikaufruf bislang zu Beginn der Mittagsschicht um 12 Uhr 300 Mitarbeiter gefolgt. Und von denen, die jetzt um 12 Uhr zum Teil im Cockpit sitzen sollten, als Belegschaft, als Besatzung, oder auch den Kaffee jetzt schon auf den Linienflügen in entsprechender Flughöhe ausschenken, sind zu erwarten weitere 80%, die sich dem Streikaufruf angeschlossen haben. Welche Flüge geht es denn? Sind da auch Urlaube oder Flüge, die dann weiter nach Norddeutschland vielleicht gehen, betroffen? Bislang ist das nicht der Fall. Es gibt zwar Zubringerdienste, die von Düsseldorf aus gen Norden gebucht werden können, aber da hat man zumindest, was die DRG auch sagt, keine große Einschränkungen zu erwarten. Das Einzige, was sich vielleicht für einige Urlauber im Augenblick als Enttäuschung herausstellen kann, die heute Morgen aus dem Norden Deutschlands gekommen sind, ist die Tatsache, dass sie jetzt noch in Düsseldorf festsitzen. Denn von den 12 Maschinen, die bis jetzt das Flugfeld verlassen haben sollten, haben sich insgesamt nur 6 in den Himmel erhoben. Und die anderen 6, ob sie überhaupt heute noch starten, dahinter klafft ein großes Fragezeichen. Sicher insofern gesehen konnten nur die Passagiere sein, die mit LTU in die Vereinigten Staaten fliegen wollten. Da hat man es rechtzeitig wohl noch geschafft, diese Passagiere, weil das eigene Flugzeug nicht in den Himmel abfuhr aufgrund des streikenden Personals, dann auf Lufthansa-Plätze umzubuchen. Ob das in der gesamten Kopfzahl geglückt ist, Herr Linkersdörfer, auch darüber gibt es im Augenblick widersprüchliche Meldungen. Jedenfalls in Düsseldorf bei LTU jetzt anzurufen und nachzufragen, wann denn die in der Heimat so sehnlichst erwarteten Verwandten aus dem Urlaub zurückkehren, macht im Augenblick wenig Sinn. Das Netz, das Telefonnetz der LTU in Düsseldorf ist hoffnungslos überlastet. Und es kommt noch der zweite Aspekt hinzu, dass fast der gesamte Anteil des Bodenpersonals auch in den Streik getreten ist. Worum genau geht es denn den streikenden Beschäftigten? LTU hat während der letzten Jahre, die von einer starken Expansion geprägt waren, sich auch sogenannte Töchterunternehmen aus den Großunternehmen herausgebaut. Dazu gehört die LT Süd, Lufttransport Süd in München, und es gehört die LTE, die Lufttransport Espanyol in Spanien. Und genau das befürchtet die DAG, wird die LTU in den nächsten Jahren in weiterem Maße praktizieren, also Unternehmensausgliederungen mit Arbeitsplatzausgliederungen zum Teil ins europäische Ausland, ins Nachbarland, und fürchtet darum um die Arbeitsplätze in Düsseldorf. Die LTU will sich dahingegen nicht festschreiben lassen, dass sie solche Praktiken nicht eines Tages doch ausüben wird. Und die DRG sagt, wenn die LTU, es ist ein Hahnstreich, Herr Dinkelsdörfer, anders kann man es nicht sagen, wenn die LTU sich nicht festlegen will, dann streiken wir eben auch auf absehbare Zeit hinaus. Und ob das nicht eventuell dann wieder während der nächsten Wochen mit den anderen Bundesländern die Ferien zu Ende gehen, denn der nächste Knackpunkt wird, das bleibt abzuwarten ums Geld. Um das vielleicht nur kurz anzuschließen, streiten sich die Tarifpartner weniger. Bei Größenordnungen zwischen 3% für den Boden und 7% fürs fliegende Personal hätte man in der Tat auch eine Einigung finden können. Klaus Deuse zum Streik bei der LTU in Düsseldorf. NDR 2. Sportrundschau. Zwar noch ein bisschen zu früh, die kommt erst um 15:15. Sitzt er fest oder sitzt er womöglich etwas aus? Nein, wahrscheinlich keins von beiden. Bei ihm wird nicht gestreikt und er ist wahrscheinlich auch nicht mit dem Flieger unterwegs. Rudolf Erhard hat ihn besucht und auch ein bisschen besichtigt. Unseren Kanzler am Wolfgangsee. Kanzlerwetter am Wolfgangsee. Die St. Gilgamer, die Einheimische, sah, wenn der Kanzler Kohl kommt, wird wieder schlecht. Helmut Kohl bewältigte den tagelangen Schnürlregen auf bewährte Art. Er saß ihn aus. Heuer weil es regnet, sieht man nicht auf. Nein, ich habe ihn noch nicht gesehen, leider nicht. Wo doch die St. Gilgener den Kanzler als Zugpferd einsetzen. Helmut und Hannelore prangen im Ortsprospekt zwischen Mozartbrunnen und Schublattlern. Auch im Veranstaltungskalender ist der rudernde Kanzler die Augustattraktion. Es gibt natürlich dann viele Gäste, die eben dann von ihm so ein Autogramm verlangen und dann ganz happy sind, dass eben da im Urlaub möglich ist, den Kanzler so hautnah zu erleben, was einmal praktisch in der Bonner Szene in dem Sinn nicht möglich wäre. Ne? Fremdenverkehrsobmann Josef Kendler versichert, Helmut Kohl nehme die ihm vor 4 Jahren verliehene Ehrenbürgerwürde von St. Gilgen sehr ernst. Am ersten Tag, wenn er kommt, geht er gleich durchs Dorf und schaut sich an, was neu geworden ist, damit er das wieder ein bisschen sieht, ne? Nachdem er ja doch der Ehrenbürger von St. Gilgen ist. Ne? In den nächsten 4 Wochen taucht Urlauber Kohl im Ort dann ebenso unvermittelt auf, wie er wieder verschwindet. Samstagabend in der Kirche. Hätten dickes Eis gelutscht und hätte sein Hemd so ganz viel drüber gehabt. Der Bürger Kohl überrascht auch gerne ahnungslose Touristinnen beim Bäcker mit scharfsinnigen Fragen. Ja? Habe ich mein Brot aufschneiden lassen? So. Dann hat er gesagt, warum bringen Sie denn Ihre Brotmaschine nicht mit? Ich sage, ich kann doch nicht meinen ganzen Haushalt mitbringen. Oder haben wir uns unterhalten? Aber von der Politik möchte er nichts wissen. So. Nicht? Aber sonst ist er sehr nett. Der Kanzler im Urlaub stets auf Abspecktrip, holt sich hier und da eigenhändig ein gesundes Leinsamenbrot und stellt sie auch mal beim Metzger in die Reihe. Das, was im Anschaft wird, ich bringe daheim, ne? Ganz normal wie jeder andere auch. Und was schafft Schattin Hannelore dem Kanzler an? Drumstick, ja? Legende sind auch bereits die Auftritte Kohls im örtlichen Modegeschäft. Weiß ich nicht so genau. Er ist ja nicht der Kleinste, also muss stark, ne? Ja, da passt nicht, weiß man nehmen, was da ist. Der Kanzler muss nehmen, was da ist. Kein Wunder bei Badehosengröße 9 und Kragenweite 47. Weil Schwergewicht Kohl im Urlaub stets aufs Abnehmen hofft, sorgt er gegen kurzfristig rutschende Hosen vor. Hosenträger kauft er sich gern dann, Hosenträger, da er es nicht verliert. Dann verschwindet er wieder in der uneinsehbaren, gemieteten Villa am See. Und dort, so berichtet die Nachbarin, spult Helmut Kohl sein alljährliches Erholungsprogramm ab. Er geht auch schwimmen, rudern. Das macht er alles. Holzhacken tut er. Ganz normal bei Kohls, ganz normal. Er ist ja auch ein normaler Mensch, bloß dass er zufällig Politiker ist. Der Kanzler als Normalbürger, das rührt und reizt die vielen bundesdeutschen Urlauber am Wolfgangsee. Der soll seine Ruhe haben, der macht doch Urlaub. Nicht? Der wird genug belästigt, nehme ich an. Da gehen wir jetzt hin, wir wollen wissen, ob er uns auch sieht. Vielleicht sehen wir ihn ja auch, oder er macht Mittagsschlafen, weiß ich nicht. Was die Touristen anmacht, stößt die Einheimischen eher ab. Das sind nur die Deutschen, die kommen und wollen Kanzler schauen gehen. Das ist eine richtige Belästigung für den Kanzler. Die Leute fahren mit dem Ruderboot auf dem See raus Richtung Kanzler rüber und mit dem Gucker schauen schon, ob sie irgendwo beim Baden sehen oder in der Wiese beim Haus. Und es ist doch lästig sowas. Helmut als Normaltourist, auch im Urlaub gilt des Kanzlers Motto, entscheidend ist, was hinten rauskommt oder so ähnlich. Rudolf Erhard war das. NDR 2 Sportrundschau mit Alexander Bleich. Wie gewohnt zur Bundesliga-Zeit beginnen wir auch heute mit dem Fußball. 23 Tore fielen am zweiten Spieltag der neuen Saison, zwei mehr als vor einer Woche. Und dabei steht eine Begegnung der zweiten Runde noch aus, die am Mittwoch nachzuholende Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem VfB Stuttgart. Tabellenführer blieb Uerdingen, Zweiter, die in der letzten Saison fast in die zweite Liga abgerutschte, uneinige Frankfurter Eintracht. Michael Dams vom FC St. Pauli sah als erster Spieler der neuen Saison beim Freitagsspiel in Dortmund die rote Karte. Erfreulich aber generell gesehen die Publikumsresonanz. Damit befasst sich Kurt Emmerich. Trotz Ferienzeit, die Kassierer in den meisten Bundesliga-Vereinen haben gut lachen. Gegenüber der Vorsaison kamen zu bisher 17 Heimspielen rund 98.000 Zuschauer mehr. Das entspricht einer Steigerung von rund 37%. Zur gestrigen zweiten Runde zahlten zwar 70.000 Besucher weniger ihr Eintrittsgeld als zum Saisonstart, aber die Mittwochbegegnung Köln gegen Stuttgart könnte die Zwischenbilanz noch deutlich verbessern. Ausverkauft am ersten Tag war das Wilhelm-Koch-Stadion des FC St. Pauli. Ausverkauft gestern der Bökelberg, wo allerdings das 0:0 zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayern München nur dem Namen nach ein Schlagerspiel war. Überdurchschnittlich gut besucht waren, nachdem bis auf den 1. FC Köln nun jeder Club ein Heimspiel absolvierte, die Arenen in Dortmund, München, in Kaiserslautern, Homburg, Stuttgart, Düsseldorf oder auch wieder in Mannheim. Waldhof spielt endlich wieder auf eigener Anlage. Zu den am schwächsten besuchten Plätzen aber gehörte das Hamburger Volksparkstadion mit nur 15.500 Zuschauern bei der ersten Vorstellung des HSV vor eigenem Publikum in der neuen Saison. Werder wird allerdings mit den 18.000 gegen Aufsteiger Düsseldorf, der überdies noch einen Punkt aus Bremen entführte, auch nicht zufrieden sein, wie auch die Karlsruher mit ihren nur 16.000 gegen Tabellenführer Uerdingen. Wenn beim Hamburger Sportverein aber nur knapp mehr als 3% über der kalkulierten Zahl von 15.000 Besuchern pro Begegnung kamen, zeigt dies deutlich, dass der HSV sich sein Publikum erst zurückerobern muss, mit attraktiverem Spiel als gegen Frankfurt. Gelegenheit dazu ist in der Bundesliga nun erst einmal auswärts beim tabellenletzten VfL Bochum gegeben, der als einziger Verein nach zwei Spieltagen noch ohne Punktgewinn ist. Es ist aber noch zu früh, um vom großen Aufschwung in der Publikumswirkung der neuen Bundesliga-Saison zu sprechen. Aber der generelle Trend ist positiv. Verspricht die Bundesliga auch mehr Spannung? An Ausgeglichenheit fehlte es jedenfalls nicht. 6 der 8 ausgetragenen Begegnungen der zweiten Runde endeten unentschieden. Aber bitte noch mehr Mut zur Offensive, möchte man den Trainern zurufen. Nicht gerade glücklich ist, dass außer der Nachholpartie der zweiten Runde am Mittwoch in Köln am gleichen Tag auch bereits ein Spiel der dritten Runde, nämlich München gegen Homburg, und schon am Dienstag Düsseldorf gegen Frankfurt ausgetragen werden. Unübersichtlichkeit der Tabelle ist die Folge. In der zweiten Liga stehen Eintracht Braunschweig und Wattenscheid mit je 4:0 Punkten vorn. Hannover 96 ist nach dem 2:0 Erfolg gegen Alemannia Aachen mit 2:2 Punkten Tabellenneunter. Heute Nachmittag spielen unter anderem Unterhaching München gegen den VfL Osnabrück und der SV Meppen spielt gegen Rot-Weiß Essen. NDR 2 und 4 berichten in den Nachmittagssendungen. Auftakt auch in der Oberliga Nord, heute Nachmittag allerdings nur ein Spiel, Altona 93 gegen den VfB Oldenburg. Nach dem Fußball in der Sportrundschau im Mittagskurier nun das übrige Sportgeschehen, und Platz 1 gebührt nicht nur in der Weltrangliste, sondern auch bei uns einmal mehr Steffi Graf. Die Wimbledon-Siegerin erreichte in der vergangenen Nacht in San Diego zum 50. Mal ein Grand Prix-Endspiel. Hans-Jürgen Pohmann berichtet aus Kalifornien. 4.600 Besucher erlebten auf dem ausverkauften Center Court des San Diego Tennis and Racquet Club ein gutes Halbfinale zwischen Steffi Graf und Bettina Bunge. Dass dabei die zweifache Wimbledon-Siegerin Steffi Graf nach rund einer Stunde Spielzeit mit 6:1, 6:2 gewann, spielte nur eine untergeordnete Rolle. Vielmehr erfreuten sich die Fans bei idealem Tenniswetter und knapp 30 Grad an einem abwechslungsreichen Spiel, bei dem vor allem Bettina Bunge immer wieder mit ihrem offensiven Spiel überraschte. Ohne sich von Anfang an in die Defensive zu begeben, zog die 26-Jährige ihr Surf- und Volleyspiel mutig durch und erhielt dafür häufig Beifall des Publikums. Aber natürlich stand der Sieg von Steffi Graf niemals in Frage, im Gegenteil. Die 20-Jährige hatte sogar hin und wieder Zeit, mit überraschenden Angriffen oder klugen Stoppbällen ihr gesamtes Schlagrepertoire zu zeigen. Beeindruckend außerdem die Lockerheit der weltranglichen Ersten, die sich hier im sonnigen Kalifornien unheimlich gelöst zeigte vom sonstigen Turnierstress, war hier herzlich wenig zu spüren. Und so geht es jetzt wie Graf natürlich auch im Finale, das um 22 Uhr deutscher Zeit beginnt gegen Sina Garrison als Favoritin. Obwohl die 25-jährige Sina in ihrem Halbfinale gegen die Französin Nathalie Tosian bei ihrem 6-2-7-5 Erfolg eine gute Leistung bot. Aber wenn es Steffi Graf schafft, die Weltranglistin Sechste an der Grundlinie zu halten, dann wäre alles andere als ein sicherer Zweisatzsieg von Steffi eine Überraschung. Falls Sie Lust haben, am Fernsehschirm dabei zu sein, die ARD überträgt heute Abend ab 23.05 Uhr. Bleiben wir noch einen Moment bei den erfreulichen Leistungen bundesdeutscher Sportler. Dazu zählt nach langer Zeit wieder einmal Bernhard Langer. Deutschlands erfolgreichster Golfprofi führt vor der Abschlussrunde beim mit 1,8 Millionen Mark dotierten St. Jude Classic in Memphis, USA, schlagreich mit dem Amerikaner Bob Gilder. Langer verbesserte sich mit einer 68er Runde vom 6. Platz. Bei der Europameisterschaft der Dressurreiter in Monhof Luxemburg steht die bundesdeutsche Equipe, insbesondere Olympiasiegerin Nicole Upphoff, heute in der Einzelwertung vor einer weiteren Medaille. Gestern gewannen die vier deutschen Damen Mannschaftsgold und sicherten der Bundesrepublik den 13. Europameisterschaftstitel in Folge. Für positive Schlagzeilen sorgen auch die bundesdeutschen Handballfrauen. Zur Vorbereitung auf die B-Weltmeisterschaft im Dezember in Dänemark bestritt die Mannschaft in Schleswig-Holstein 3 Länderspiele gegen Schweden. Eine Standortbestimmung von Markus Graller. Der 3. Sieg im 3. Spiel gegen die schwedische Nationalmannschaft gelang heute Morgen in Kiel den bundesdeutschen Handballdamen, die das 3-Kronen-Team mit 21-16 bezwangen. Beide Mannschaften bereiten sich zurzeit auf die vom 1. bis zum 12. Dezember in Dänemark stattfindende B-Weltmeisterschaft vor. Und noch, das wurde in den 3 Spielen deutlich, läuft bei beiden Teams längst nicht alles optimal. Dennoch eine Steigerung gegenüber der enttäuschenden Vorstellung beim 21-18-Sieg am Freitagabend in Lübeck war bereits gestern in Eutin erkennbar. Besonders im Angriff zeigte man sich stark verbessert. Die Tempogegenstöße und die Anspiele an dem Kreis, am Freitagabend noch eine mittlere Katastrophe, waren um ein Vielfaches erfolgreicher. 28-20 gestern das Resultat. Eine optimale Angriffsleistung, allerdings Schwächen in der Abwehr waren unübersehbar. Heute dann wieder ein kleiner Einbruch. Zweifellos fehlte es etwas an Kraft und Konzentration. Im Angriff wurden viele Aktionen zu überhastet abgeschlossen. Darüber hinaus wirkte Kreisläuferin Michaela Erler von Bayer Leverkusen zeitweise etwas überfordert. Überragende Spielerin am heutigen Tag war Torfrau Astrid Seifert aus Leverkusen, die in ihrem 150. Länderspiel eine wahre Weltklasseleistung zeigte und unter anderem 2 7-Meter abwehrte. Bundestrainer Ulrich Weiler zeigte sich insgesamt zufrieden mit der Leistung seines Teams. Die Qualifikation für die A-Weltmeisterschaft 1990 in Seoul sei ein realistisches Ziel. 3 Spiele, 3 Siege, eine positive Bilanz und damit wären wir schon bei den etwas weniger erfreulichen Ereignissen. Die bundesdeutschen Leichtathleten kämpfen beim Europacup in Gateshead, Großbritannien, heute nur gegen den Abstieg. Nachdem die bundesdeutsche Sprintstaffel den Stab verlor und 1500-Meter-Läufer Dieter Baumann disqualifiziert wurde, belegen die Herren Platz 6 unter 8 Mannschaften. Für den einzigen Tagessieg sorgte gestern Edgar Itz über 400 Meter in 45,43 Sekunden. Die Frauen des DLV liegen mit Platz 4 im angestrebten Bereich. Eine Medaillenchance verpasst haben die bundesdeutschen modernen 5-Kämpferinnen bei der Weltmeisterschaft in Wiener Neustadt. Im Geländelauf fielen sie vom 1. auf den 6. Platz zurück. Beste Einzelkämpferin ist die Heidenheimerin Sabine Krapp auf Rang 13. 4 Wochen vor der Volleyball-Europameisterschaft im eigenen Land enttäuschten die bundesdeutschen Damen in einem Testspiel gegen Vize-Weltmeister Kuba. In Hameln gab es eine glatte 0-3 Niederlage. Auf Motorsport mit seinem 3. Sieg in Folge verteidigte Formel-3-Pilot Heinz-Harald Frenzen aus Mönchengladbach bei den Flugplatzrennen in Diepholz seine Spitzenposition in der deutschen Meisterschaft. Mehr Sport gibt es bei uns auf NDR 2 ab 16 Uhr und auf NDR 4 ab 16.30 Uhr. Im Mittelpunkt steht dann das Leichtathletik-Europacup-Finale, die Europameisterschaft der Dressurreiter, das deutsche Traber-Derby und die 2. Fußball-Bundesliga. NDR 2 Nachrichten. 13 Uhr. Düsseldorf. Bei der größten deutschen Charterfluggesellschaft, LTU, wird seit den frühen Morgenstunden gestreikt. Die Deutsche Angestelltengewerkschaft DAG rief ihre knapp 800 Mitglieder überraschend zum Arbeitskampf auf. Eigentlich wollte sie erst morgen über einen Ausstand entscheiden. Die LTU berichtete, durch den Streik seien 10.000 Urlauber in Südeuropa betroffen, die heute ihre Heimreise antreten wollten. Bis zum Vormittag habe es jedoch keine wesentlichen Einschränkungen des Flugverkehrs gegeben. Alle 9 Maschinen seien wie vorgesehen von Düsseldorf aus abgeflogen. Demgegenüber berichtete der NDR-Korrespondent, dass nur 6 von 12 geplanten Flügen stattgefunden habe. Von dem Streik sind andere Flughäfen in der Bundesrepublik nicht betroffen. Die DAG will mit dem Ausstand ihrer Forderung Nachdruck verleihen, die Arbeitsplätze der Beschäftigten der LTU tarifvertraglich abzusichern. Brunsbüttel. Auf dem niederländischen Frachter Oostzee sind Spezialisten damit beschäftigt, mehrere tausend Liter Abwasser aus dem Bauch des Schiffes abzupumpen. Sie sind mit der Chemikalie Epichlorhydrin vergiftet. Das Abwasser soll in Behälter gefüllt und zum Chemieunternehmen Dow Chemical nach Stade gebracht werden. Eine Sprecherin der Umweltschutzorganisation Greenpeace berichtete heute im NDR, der Lotse eines Frachters, der im Hafen vor Brunsbüttel hinter der Oostsee vor Anker lag, sei mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Ostberlin. Die DDR hat Ausreisewillige davor gewarnt, sich in Vertretungen der Bundesrepublik um Unterstützung zu bemühen. In einer Meldung der amtlichen Nachrichtenagentur ADN heißt es, eine außergesetzliche Behandlung einzelner Bürger durch Besuche in Botschaften anderer Länder sei nicht zu erreichen. Nach bisher unbestätigten Berichten halten sich in der Botschaft der Bundesrepublik in Budapest gegenwärtig etwa 200 DDR-Bürger auf. In Prag sollen es 15 sein, in der ständigen Vertretung in Ostberlin mehr als 40. Haltern. Der parlamentarische Staatssekretär im Ministerium für innerdeutsche Beziehungen Hennig hat Polen aufgefordert, die dort lebenden Deutschen als Volksgruppe anzuerkennen. Dies wäre der erste Schritt, um Menschenrechte, Selbstbestimmung und Freiheit zu verwirklichen, sagte Hennig auf dem Oberschlesischen Kulturtag. Er bezeichnete Überlegungen der sowjetischen Regierung als richtungsweisend, für die Wolgadeutschen eine eigene autonome Region zu schaffen. Tegucigalpa. In der honduranischen Stadt Tela hat eine Konferenz 5 mittelamerikanischer Staatspräsidenten begonnen. Sie erörtern die Frage, wie die Entwaffnung der antisandinistischen Rebellen verwirklicht werden soll. Die Zahl der in Honduras stationierten Contras beträgt etwa 11.000. Nach Ansicht der amerikanischen Regierung sollten die Rebelleneinheiten zunächst bestehen bleiben, um Druck auf die linksgerichtete Regierung Nicaraguas auszuüben. Im Frühjahr freie Wahlen abzuhalten. Teilnehmerstaaten der Mittelamerika-Konferenz sind Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica und Guatemala.